1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind heute unter uns hier im Radio bei 1 Live. Das Fernsehen ist nicht dabei. Ich freue mich, dass ihr da seid und sage, dass wir heute wieder eine freie Themennacht haben. Das bedeutet, ihr könnt euch sehr gerne bei mir melden, wenn ihr mit mir sprechen wollt. Telefonnummer noch einmal, kostenfrei 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte schreibt eure Telefonnummer mit in die Mail rein. So, der erste Anrufer heute Nacht heißt Dirk und der ist 44. Guten Morgen, Dirk. Guten Morgen, Domian. Dirk, weswegen rufst du mich an? Tja, ich rufe an, weil meine Frau im Sterben liegt. Ist sie in einer Klinik? Meine Frau ist im Herzzentrum im Bad Oeynhausen. Ja, und das heißt, deine Frau ist schwer herzkrank. Ja, sehr, sehr schnell schwer herzkrank geworden. Ja, erzähl mal, was passiert ist in den letzten Wochen und Monaten? Ja, sie ist am 14.8., ich bin Taxifahrer in Recklinghausen. Ja. Und sie ist am 14.8. bin ich sonntags morgens also nach Hause gekommen. Da lief sie in der Wohnung rum und hat gesagt, sie hätte einen rechten tauben Arm, Schmerzen in der Brust, keine Luft gekriegt und kalten Schweiß. Den rechten tauben Arm, nicht linke Seite. Rechter taube Arm, wie als ob da Blutdruck gemessen würde und die Manschette nicht abgepumpt würde. Daraufhin habe ich gesagt, das könnte was mit dem Herzen sein, lass uns mal zur Notaufnahme fahren. Wir fahren ins Krankenhaus. Dann sind wir ins Krankenhaus hier nach Recklinghausen gefahren. Die haben ein EKG gemacht, die haben Röntgenbilder gemacht. Die haben dort gesagt, da auf den Bildern ist und auf den Röntgenbildern und dem EKG ist nicht zu erkennen, das wäre bestimmt was mit der Bandscheibe, irgendwie Kreuz verrenkt. Wir sollten mal in die Notaufnahme zum anderen Krankenhaus in Recklinghausen gehen. Die hätten da Neurologie und Nervensache, da sollten wir dann hingehen. Dann sind wir dorthin gegangen. Ja. Die haben sich das auch angeguckt, haben auch gesagt, ja, so sehen wir nichts. Wir müssen mal ein CT machen, haben aber jetzt auf dem Sonntagmorgen keine Zeit, kein Platz. Wir sollten uns einen Termin holen und sind nach Hause gegangen. Ach. Dann sind wir montags nochmal, weil irgendwer gesagt hat, geht mal zum Orthopäden, vielleicht muss ja nur eingerenkt werden. Ja. Dann sind wir beim Orthopäden gewesen. Wie ging es ihr denn dann, als ihr dann wieder nach Hause gegangen wart? Ging es ihr? Nein, es ging ihr nach wie vor schlecht. Ja. Mhm. Es ging ja auch Montagmorgen noch schlecht. Mhm. Dann ist sie mit ihrer Mutter zum Orthopäden gegangen. Der hat sie dann ja versucht einzurenken. Er ging es ihr kurzzeitig besser. Mhm. Und ja, Dienstag waren wir dann auf dem Geburtstag, sie war nicht schlecht drauf, aber es ging ihr kurzfristig besser. Fassen wir es mal ein bisschen zusammen. Wie viele Tage hat es gedauert, bis eine Diagnose richtig gestellt wurde? Ja, die Diagnose, die wurde ganz krass gestellt, also Donnerstagmorgen. Donnerstag, was war die Diagnose? Ja, die Donnerstagmorgens bin ich dann wieder von der Nachtschicht gekommen, habe dann gesehen, dass sie hier rumlief und ich habe gesagt, das hat keinen Wert, wir gehen jetzt wieder ins Krankenhaus. Ja. Und egal, und wenn sie sich da behalten. Was hat man dann festgestellt? Ja, dann hat man, da haben wir vielleicht die erste Fehlgefäße gesehen, wir sind da reingegangen. Ich musste sie im Leihrollstuhl dahin schieben, weil sie den Weg nicht geschafft hat. Sie musste, die Schwester sagte sofort, was los? Das ist nie was mit dem Rücken. Wir schieben sie sofort in die Innere. So. Dann hat das eine Viertelstunde gedauert. Da durfte ich nicht mehr mit rein. Ja, sag jetzt mal, was die Diagnose ist. Die Diagnose war, dass ihr ein Herzinfarkt hatte. Das heißt, da sind wertvolle Tage verstrichen, weil man nicht richtig gehandelt hat von Seiten der Mediziner. So sehe ich das. Ja, da ist der Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja. Wie alt ist deine Frau? 41. Ja. War sie vorher in irgendeiner Weise herzerkrankt? Nein, sie war zwar Diabetikerin, aber der Zucker war gut eingestellt. So, jetzt sagst du, meine Frau liegt im Sterben. Ja. Wie ist das erklärbar, dass es sich jetzt so dramatisiert hat? Tja, das hat sich Donnerstagmorgen schon dramatisiert. Den Donnerstag, wir haben uns noch winkend verabschiedet. Ne, also wie gesagt, ich bin dann, nach einer Viertelstunde bin ich zugerufen worden. Da stand schon der Rettungswagen am Krankenhaus, der Notarzt war da. Und mir wurde gesagt, ja, wir bringen sie ins Beltmannsthal nach Bochum. Und ist sie operiert worden? Während der Fahrt nach Bochum ist sie so weggesagt, dass sie reanimiert werden musste. Ja. Dann in Bochum ist sie sofort operiert worden, 6 Stunden. Ah, verstehe. Dort wurde dann festgestellt, dass 2 Herzkranzgefäße fast verstopft waren und eins ganz verstopft war. Das heißt, alles wurde verzögert, dann gab es eine schwere Operation. Sie hat auf dem Weg nach Bochum auch noch mehrere Schlaganfälle gehabt. Ist die Situation in der Tat jetzt so, dass die Ärzte dir gesagt haben, dass sie sterben wird? Gestern hat man mir die Möglichkeit gelassen, dass ich sie in Ruhe, ich hatte die Wahl zwischen Pest und Cholera, ich hätte sie also in Ruhe kontrolliert sterben lassen können oder man hätte eine Brachialtherapie gemacht. Das hieß, beide Unterschenkel hätten amputiert werden müssen. Bei den Händen wusste man noch nicht, wie sich das entwickelt, hätte also auch sein können. Leber und Niere haben versagt. Wieso hätte man die Unterschenkel amputieren müssen? Hat er heute mir so erklärt, dass das die Medikamente, die sie geben müssen, die verhindern die vollständige Durchblutung. Also das wäre ein Teufelskreislauf. Ja. Medizinisch kann ich das... Ja, ich ahne es jetzt schon, was du meinst. Wir ahnen das. Ja. Dagegen hast du dich entschieden. Nein, so hätte ich mich entscheiden können. Gott sei Dank hat sie mir heute die Entscheidung abgenommen. Also heute waren wir da und dort hat man mir dann gesagt, es hat keinen Wert. Ja. Wir von uns aus stellen die Behandlung ein. Ah ja. Ist deine Frau denn noch bei Bewusstsein? Sie ist seit dem Donnerstag nicht mehr Bewusstsein. Ach so. Jetzt verstehe ich deine Worte. Das heißt, das ist wirklich sehr ernst. Nö, es ist vorbei. Es ist in der Endphase, ja. Ja. Es kann 2 Stunden dauern, es kann nur 2 Tage dauern. Also hast du denn überhaupt Ruhe, jetzt zu Hause zu sein? Ja, mehr Ruhe wie im Krankenhaus. Also wir waren heute mit der Familie uns verabschieden. Ich habe mit dem Krankenhaus, die benachrichtigen mich, wenn es wirklich ganz zu Ende geht. Mhm. Und dann, also ich weiß noch nicht, ob ich dabei sein will oder das mache ich von dem Moment abhängig. Mhm. Du sagtest gerade Familie, habt ihr Kinder? Nein. Nein. Wie lange wart ihr zusammen? 7 Jahre. Ja. 7 Jahre verheiratet. 7 Jahre verheiratet. Ja, also 10 Jahre. Mhm. Du sagst, du weißt nicht genau, ob du dabei sein möchtest, wenn sie stirbt. Welche Überlegungen hast du da? Ich weiß nicht. Sie hat heute ja einen relativ friedlichen Eindruck gemacht. Ich weiß nicht, ob ich mir den kaputt machen möchte. Mhm. Ich kann es echt zurzeit nicht sagen, ob ich dabei sein möchte oder ob ich diesen letzten Eindruck mitnehmen will. Mhm. Das heißt, lebend gesehen und gesprochen hast du deine Frau an diesem besagten Donnerstag. Das war dann irgendwie der 20. oder in etwa 15. August. Ne? 18. August. 18. August war es dann. 18. Ja, 14. war es passiert, ja. Wie geht es dir? Einerseits bin ich beruhigt, dass ich jetzt weiß, dass sie keine Schmerzen hat, nicht leidet, dass sie an sich friedlich einschläft. Ja, andererseits frage ich mich die ganze Zeit, warum? Warum ist mit den Symptomen nicht da sofort näher? Frage ich mich auch, ehrlich gesagt. Frage ich mich auch, wenn man so viele Tage vergehen lässt, das muss man sich ja im Nachhinein dann alles überlegen, ob man da etwas unternimmt. Im Moment kann man ja die Gegebenheiten erstmal so hinnehmen, wie sie sind. Also ich habe nächste Woche Freitag schon bei einem Anwalt für Patientenrecht habe ich einen Termin. Aber ja, im Endeffekt nützt es mir auch nichts. Also nein, wir holen deine Frau dadurch nicht zurück, aber wenn ein Unrecht geschehen ist, sollte man diesem Unrecht nachgehen, wenn man die Kraft als Hinterbliebener hat dafür. Das finde ich schon. Das ist also mein Ziel, was mich zurzeit also noch motiviert. Also das. Ja, um es für sie noch zu tun. Es ist symbolische Geste noch. Ja. Das verstehe ich. Das verstehe ich gut. Dirk, ich wollte gerade noch was sagen zu dem Abschied nehmen. Ich verstehe deine Überlegung, dass du sie so in Erinnerung behalten möchtest, dass sie friedlich da liegt. Ja. Aber bedenke es genau, ob es richtig ist. Ich steht mir nicht zu, dir da einen wirklichen Ratschlag zu geben. Ich sag dir nur mal so meine Meinung. Das musst du entscheiden. Also entscheide so, dass du... Stell dir vor, es sind einige Monate und Jahre vergangen und deine Frau ist verstorben. Und dass du dann sagen kannst, ja, es war richtig, dass ich nicht mehr hingegangen bin. Ich weiß es noch nicht. Also es kann auch durchaus sein, dass ich da also auch gleich sofort wieder hinfahre. Aber ich weiß es zurzeit nicht. Ja, also, dann entscheide, dann verlass dich auf deine Intuition. Ich glaube, dass man in so extremen Situationen auch völlig durcheinander ist und mal so empfindet und mal so und keine klare Linie hat. Hast du denn Menschen, die sich ein bisschen um dich kümmern? Ja. Ja, das ist gegeben. Ja, Rückhalt in der Familie. Deine Frau ist so jung, 41. Ja. Habt ihr irgendwann mal über so etwas gesprochen, dass so etwas passieren könnte? Nein, also so explizit in dieser Richtung haben wir nicht darüber gesprochen. Das haben wir an sich alles weit von uns gehalten. Nee, wir haben da an sich keinen Anlass gehabt, bisher drüber zu sprechen. Das heißt, du weißt auch gar keine Wünsche ihrerseits, welche Bestattung sie möchte oder so etwas. Da wurde nicht drüber gesprochen. Nein, da wurde an sich nicht drüber gesprochen. Da musst du es. Da mit 40, wer macht das schon? Naja, ja. Das stimmt. Dirk, das tut mir sehr, sehr leid. Das ist eine schlimme Zeit, die du jetzt hinter dir hast. Natürlich, deine Frau ist in einer extremen Situation gerade. Wünschen wir ihr, dass sie bald gehen kann? Ja. Ja. Das glaube ich auch. So wie du den Fall schilderst, ist das sicher das Beste und Gnädigste. Es bleibt nur noch diese Möglichkeit. Mhm. Also die Medikamente, sie werden schon, also die Leber-Nierendialyse ist abgestellt. Mhm. Die Medikamente werden nur noch die Einheiten zu Ende gegeben, die in diesen riesigen großen Tuben sind. Und dann werden die auch nicht mehr erneuert. Liegt sie auf einer Intensivstation? Ja. Ja. Lieber Dirk, ich wünsche dir für die nächste Zeit sehr viel Kraft. Die wirst du brauchen. Ich finde das gut, dass du den Termin bei dem Anwalt gemacht hast. Entscheide intuitiv, ob du bei ihr sein wirst, wenn es ganz zu Ende geht. Ja. Ja, wie gesagt, dann muss ich mir noch. Ja, genau. Wenn du möchtest, kann ich dir sehr gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, die im Hintergrund bei mir arbeitet. Mhm. Ja. Sehr gerne. Das ist die Heide. Die hat auch das Gespräch jetzt mitgehört und weiß schon Bescheid, wenn. Also du legst auf und sie meldet sich gleich bei dir. Ja, gut. Von Herzen alles Gute, Dirk. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. So erreicht ihr uns oder ihr mailt uns. domian@wdr.de. Freie Themennacht heute. Wir sind im Radio hier unter uns bei 1 Live. Und ich freue mich, dass ihr da seid und begrüße sehr herzlich den Siegfried. Der Siegfried ist 61. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Siegfried, um was geht es bei dir? Ja, ich habe die größte Dummheit meines Lebens gemacht vor 3 Wochen. Habe der Rasen gemäht über Nachbarn in ein Ferienhaus. Da mache ich immer Rasen mähen. Ja. Und da war der immer, schmeißt er nicht in den Korb rein. Da war das nass, der Gras, und lang und schmeißt nicht rein. Und dann habe ich den Haushebel, den habe ich festgemacht. schmeiße mit der linken Hand den Korb weg und fasse da rein und habe ich mir 3 Finger abgehackt. Ach. Ja, vor Wut dann ein bisschen tief reingefasst, einmal rausgerissen und dann einmal reingefasst, dann halt 3 Finger weg. Aber die Maschine war aus? Nee, die lief ja, die habe ich ja festgemacht, den Ausmacher, den Hebel, den habe ich festgemacht, dann habe ich, damit er nicht ausgeht. Aber dann warum habe ich den Korb zur Seite geschmissen und da habe ich da reingefasst, weil das immer verstopft war. Das habe ich ein paar Mal gemacht und einmal zu tief gefasst und dann 3 Finger weggehauen. Aber Mensch, du bist ein Kerl von 61 Jahren. Du hast Lebenserfahrung. Warum schaltest du das Gerät nicht aus? Ja, ich wohne, das Schöne ist noch, ich habe 10 Jahre Gefahrgut gefahren. Ich bin getrimmt worden auf Gefahrgut. Ja. Ja, das ist bekloppt, ne? Ja, wie erklärst du dir diese Leichtsinnigkeit? Ja, das muss ich auch mal wissen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin sowas von auf mich sauer, auf mich selber. Das glaube ich, wäre ich auch. Das höre ich auch. Ja. Also, wie sieht die Hand aus? Ja, der Zeigefinger, da ist fast nichts mehr drin. Der Mittelfinger, da haben sie noch was, da haben sie die Kuppe noch wieder angenäht und der Ringfinger ist oben am Gelenk weg. Das muss doch wahnsinnig... Nur der Daumen, der kleine Finger, die leben noch. Das muss doch ein irrer Schmerz gewesen sein. Oh, Wahnsinn, ich habe geschrien wie ein Stier. Schoss das Blut aus der Hand raus? Ja, die sind immer nur als 100 bisschen in die Blutverdünner, ne, der schoss da raus, ich habe sogar nicht mehr mitgekriegt. Ein Handtuch darüber, die Nachbarin war noch da, der Nachbar war da, die haben das Schreien gehört. Ja. Haben ein Handtuch darauf gehalten und festgehalten. Ne. Und dann kam ein Notarztwagen? Notarztwagen, Krankenwagen und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Zum ersten Mal in mein Leben geflogen, hast nichts von gesehen. Nee, das war nur kein schöner Anlass. Oh, nee, ich kann dir sagen, ich bin... Da habe ich den neuen Stumpen, da sehe ich immer vom Verbinden, war heute wieder im Krankenhaus gewesen, macht immer so Massagen. Hm. Und ich, das kannst du selbst nicht sehen, das mache ich meine Frau nicht antun, dass sie das sieht. Aber du hast es gesehen? Ja, muss ich ja. Mich nimmt den ganzen Verband ab, ne? Wie tut das im Moment auch noch weh? Ne, ich kriege immer 2 Schmerztabletten, ne? Nehme ich jetzt eine, das kann man aushalten. Also das muss ich jetzt ja auch aushalten. Ja, du musst es aushalten, naja, sicher, klar, ja. Aber ist es denn schon nach 3 Wochen ein bisschen verheilt? Ja, ist schon verheilt. Er wollte schon gar nicht mehr verbinden. Ich sage, verbinden Sie bloß die Finger, damit ich das nicht sehen muss. Er sagt, das letzte Mal, Dienstag kommen Sie wieder, kriegen Sie keinen Verband mehr. Das muss jetzt so gehen. Das laufe ich jetzt mit so Stumpen rum. Also das Schlimme ist, glaube ich, in der Situation, dass man sich wahnsinnig über sich selber ärgert, wenn man eindeutig schuld ist. Ja, man ist ja selbst die Schuld. Man ist selbst schuld, ja. Ja, ja, das ist das Schlimme. Das macht einem so zu schaffen. Ich denke immer, morgens, du wachst morgen früh auf und das war nur ein Albtraum. Und es hätte ja noch viel schlimmer kommen können, dass die ganze Hand weg wäre. Ja, ja, auch noch. Hätte ja sein können, oder dass alle Finger weg sind, oder weiß ich was. Ja, der Zeigefinger, der lag da noch. Vom Ringfinger, die Kuppe, die haben wir nicht wiedergefunden. Aber der Zeigefinger lag. Dann guckst du da hin, da liegt dein Finger liegt da im Gras. Was ist denn mit dem Finger passiert dann? Den haben sie nicht wieder angenäht, der war kaputt. Und wo ist der geblieben? Ja, den haben sie mitgenommen, haben wir noch gekühlt, haben wir mitgenommen im Krankenhaus, dann haben sie den da wohl entsorgt. Entsorgt, ja. Ja, ne. Oh, ja. Wahrscheinlich war es, du warst zu bequem, die auszuschalten. Ja, nee, den muss ich jedes Mal wieder anschmeißen. Ja, ja, du warst zu faul dafür. Das ist es. Und das war ein neuer Rasenmäher, da hat noch viel Kompression, da geht noch ein bisschen schwer anzuziehen, ne? Und dann ist alles nass und schwer und dann spart man sich das, dann hält das Ding, macht das Ding fest, manipuliert man das Ding. Ja. Und dann greift man da rein. Was sagt deine Frau denn? So, die war fix und fertig, ne? Glaube ich. Macht sie dir Vorwürfe? Nö, die sind ganz liebe, ne? Ja. Das ist ja, da mache ich gar nicht zutun, gar nicht zeigen, die Hand das sind. Ja, aber kurz oder lang, wenn es gut verwachsen ist, das haben ja viele Menschen sowas, das ist dann halt so. Ja, leider, ja. Ich meine, jetzt sind ja erst 3 Wochen her, so richtig dran gewöhnt hast du dich ja noch nicht. Nee, so richtig nicht, nee. Ich glaube, da werde ich mir gar nicht mehr angewöhnen. Mit 61 gewöhnt sich da nicht mehr dran. Ja, der fehlt jetzt schon, der Finger, der fehlt jetzt schon. Jetzt habe ich die Hand da so, ne, ich will schon mal fassen. Ne? Was meinst du, wie oft der dir noch fehlen wird? Ach, nur, jeden Tag. Aber letztendlich bleibt einem nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren und anzunehmen. Ich muss das alles. Und sich auch vorzustellen, wie es noch hätte viel schlimmer kommen können. Ja. Ja, das Schlimmste habe ich schon gesagt, das Schlimmste ist, man ärgert sich über sich selber. Ja. Und kommt nicht weiter damit. Und kommt nicht weiter, nee. Mhm. Bis dahin kommt man nur, weil dann kann man nicht denken. Mhm. Und sag mal, hätte man. Ja, hinterher nützt mir jetzt auch alles nichts mehr. Gar nichts. Bist du denn sonst so fit und gesund? Ja, doch, ganz, ganz fit, sonst fehlt mir weiter nichts. Ja, gar nichts. Das ist ja auch schon mal viel wert. Ja, sonst habe ich nichts. Das sag ich gesund. Ich war letztes Mal Arzt gewesen, den Führerschein, den Check da machen, ne? Hm? LKW-Führerschein, den Check da machen und so weiter. Da hat sie gesagt, habe ich gesagt, ich war leider in Rente, bin 61. Da hat die Ärztin zu mir gesagt, da schicke ich mal so manchen 45-Jährigen in Rente, bevor ich sie in Rente schicke. Welche Auswirkungen überhaupt so auf den Alltag hat das? Kannst du jetzt dann noch normal Auto fahren zum Beispiel? Ja, die Ärzte sagen ja. Ja, die sagen ja. Ja. Weil der Ringfinger, der Mittelfinger, der wechselt, den haben sie wieder angenäht. Den, da habe ich ja wieder gehalten. Ja, genau. Ja. Und dann den kleinen Finger und der Ringfinger ist ein bisschen länger. Bloß der Zeigefinger, der ist weg. Also was lernen wir daraus? Ja, was lernen wir daraus? Die Gefahr, gut, was ich 10 Jahre mir eingetrichtert worden ist, das zu beachten. Ja, in der Tat. Und immer vorsichtig, vorsichtig, ja. Vorsichtig. Ja. Das alte Lied. Und ja. Das Menschen, ist es ja. Das kann man erzählen. Ja. Siegfried, dann wünsche ich dir, wenn nur ist es passiert, nur ist es, wie es ist, dann wünsche ich dir, dass das jetzt richtig gut verheilt, dass du keine Schmerzen mehr hast. Ja. Das ist erstmal ganz wichtig. Und dass du dich dann so peu à peu, das wird Monate dauern, dich so dran tastest und dran gewöhnst ein bisschen. Ja, schönen Dank, schönen Dank. Ja, das wollte ich nur mal loswerden. Ja, klar. Als Warnung auch für andere. Für andere, dafür ist das ja. Verstehe. Für andere. Und ich sag schon, die Eltern ziehen die Kinder groß und mit 61 an, fangen sie an, sich zu verstümmeln. Ja. Traurig. Siegfried. Ja. Alles Gute, trotzdem. Ja, schönen Abend noch, schönen Dank für den Anruf. Ne? Dankeschön. Ja. Ja, tschüss. Grüße alle, die ganzen, also schöne Grüße an ihr Team. Ja, ne? das mache ich. Tschüss. Ciao. Tschüss. Hier ist Ela, 23, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ela, das stimmt, ne? Genau. Ja, Ela. Ela, weswegen rufst du an? Ja, genau, also es geht darum, dass mein Freund bei der Bundeswehr ist, bei der Marine. Sprichst du mit der Freisprechanlage? Nein. Nee, das klingt nicht gut, die Leitung, egal. Oje. Und er geht jetzt Anfang des Jahres in den Einsatz. Wohin? In dieser Operation in Atalanta, dieses Piraten mit dem Piraten. Ach so, die zur Vertreibung der Piraten. Genau. In der Nähe von Somalia ist das. Ja, genau. Mhm. Es ist jetzt so, dass er jetzt schon die ganze Zeit mal auf Übungen ist, Vorbereitung, was halt eben so geht, mal 6 Wochen und sonst mal 2 Wochen. Ja, weg ist und ich fühle mich da so ein bisschen im Stich gelassen. Das ist so ein ganz schweres Thema. Mhm. Entschuldige, weil ich dich gerade nicht so gut verstehen konnte, habe ich nicht verstanden. Ab wann geht er weg? Anfang nächsten Jahres, also, weil er ist jetzt schon auf Übung. Ist jetzt auf Übung und kommt auch gar nicht mehr zurück? Doch, in 3 Wochen und ist er kurz zu Hause und dann muss er wieder auf 2 weitere Übungen. Und wie lange ist er dann, wenn er erstmal da unten ist, ab Januar, wie lange wird er da bleiben müssen? Voraussichtlich 4 bis 5 Monate. Ja, auf einem Schiff. Genau. Um Piraten zu verschrecken, um gegen Piraten vorzugehen und so weiter. Genau. Du fühlst dich im Stich gelassen? Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe Depressionen auch. Jetzt geht es wieder auf den Winter zu, jetzt wird das Ganze wieder ein bisschen schlimmer, trotz Behandlung, also Therapie. Ich fühle mich einfach so, er kann da ja nichts für, aber ich fühle mich da eben ziemlich alleingelassen, auch mit den Ängsten und mit den Sorgen wieder. Mhm. Hast du mehr Angst um dich und deinen Gesundheitszustand oder hast du mehr Angst, dass ihm was passiert? Also beides. Also das ist, also ich hatte vorher noch nie die Situation, dass er in Einsatz geht. Mhm. Er hat ja auch gesagt, es gibt da Kontaktsperren, das heißt, es ist halt kein regelmäßiger Kontakt da, also ich weiß nicht, wie es ihm dann gehen wird für einen gewissen Zeitraum. Mhm. Nun ist das wie ich es beurteilen kann, ich weiß es nicht, wirklich nicht genau, nicht gerade so gefährlich wie Afghanistan. Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe da noch nie von einem so verstorbenen Soldaten gehört, der im Marineeinsatz da ist. Nein, um Gottes Willen, also so gefährlich wie Afghanistan ist das auf gar keinen Fall. Ja. Aber es ist eben trotzdem, diese ganzen Vorbereitungen, die haben die ja auch mit Testament schreiben und diese ganze Sicherheitsverklärung. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? 1 Jahr. Ja. Nun wusstest du ja, dass er Soldat ist, als ihr zusammengekommen seid. Ja, das wusste ich und ich wusste auch, dass dieser Einsatz irgendwann früher oder später kommen wird, aber das ist dann immer so, ja, man weiß es zwar. Naja, und wenn es dann wirklich passiert. Du sagst, du bist erkrankt an Depressionen. Genau. Und bist auch in Behandlung. Genau. Und nimmst Medikamente. Ein Psychopharmaka, weil ich habe auch noch so ein kleines Problem mit Medikamenten. Also ich war mal medikamentenabhängig und es ist halt so, soweit größere Stresssituationen, eben wie jetzt diese ganze Übungs- und Einsatzgeschichte kommen, dass ich dann in einer Kurzschlussreaktion eben diese Medikamente wieder nehme. Was sind das für Medikamente? Opiat. Tramal, also das, von dem ich abhängig war. Weiß dein Arzt das? Also der hier in Dortmund nicht, nein. Oh. Ist das ein Psychiater? Nein, das ist ein Hausarzt. Und der verschreibt dir auch die Medikamente gegen die Depression? Nee, das ist ein Neurologe. Weiß der denn von der Abhängigkeit? Nein. Also ich bin vor einem Jahr, wo ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, hier nach Dortmund gezogen, wegen dem Studium. Mhm. Und hatte deswegen hier auch einen Neuanfang und hatte bewusst nichts von Tramal erzählt, weil ich das eigentlich ziemlich gut unter Kontrolle hatte. Mhm. Und naja, diesen Umzug, den habe ich dann auch nicht so ganz verkraftet. Bin auch immer noch in dieser Phase, wo ich das nicht ganz verkrafte. Und mein Freund war halt derjenige, der mir da sehr, sehr viel Rückhalt gegeben hat. Ich verstehe. Entzug heißt, du hast es mit dir alleine ausgemacht? Einmal, ja. Da gab es keine Hilfe. Also ich hatte zwei Entzüge. Den einen hatte ich alleine gemacht. Der war vor einem halben Jahr. Das war jetzt ein kalter Entzug. Ja. Und das erste Mal war unter ärztlicher Aufsicht. Ambulant zum Glück. Ja, aber das liegt schon ein bisschen länger zurück. Ja. Wie lange bist du denn schon, hast du dieses Problem mit der Medikamentenabhängigkeit? Seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren schon? Mhm. Dein Freund weiß Bescheid? Ja, aber ich weiß nicht, ob er damit wirklich umgehen kann. Aber du hast ihm reinen Wein eingeschenkt, er weiß alles. Er weiß, dass ich Depressionen habe und er weiß von den Medikamenten. Und auch von dem Entzug? Das hat er auch mitbekommen, ja. Ja, du antwortest so ein bisschen zögerlich. Ich habe die Vermutung, du hast ihm alles doch nicht so richtig erzählt, oder? Er weiß den genauen Zustand nicht. Aufgrund dadurch, dass er jetzt auf der Übung eben ist. Er weiß jetzt zum Beispiel nicht, dass es mir momentan wieder ziemlich schlecht geht. Mhm. Ich will ihn damit auch nicht belasten. Ich habe ihm auch Angst, dass ich ihm damit zur Belastung Verstehe. Werde und ihm nachher mhm. im Weg stehe. Verstehe. Nimmst du, wie habe ich das gerade zu verstehen? Also du hattest einen Entzug gemacht. Und bist jetzt mhm. wieder rückfällig geworden? Ja, vor einem halben Jahr. Und zur Zeit? Also zur Zeit, ich habe zwar nicht mehr drauf angelegt, ich hatte da einen kalten Entzug gemacht, ich hatte keine Medikamente mehr gehabt. Mhm. Wollte dann aber bewusst auch nicht zum Arzt gehen und mir Neues verschreiben lassen, eben weil ich da wieder raus wollte, um mein Leben in den Griff zu bekommen und mhm. alles. Und jetzt ist aber wieder so, dass diese Situation, dass es eine absolute Anspannung ist und ich neige eben dann dazu, diese Kurzschlussreaktionen. Ja, was heißt das? Heißt das, dass du kurz davor stehst, wieder welche zu nehmen? Ja, ich würde dann, wenn es mir dann wirklich wieder schlecht geht oder irgendwie was anderes passiert, wo ich eigentlich meinen Freund... Okay, hast du jetzt schon wieder welche genommen? Nein, wirklich nicht mehr. Nein, das nicht. Aber du hast Angst, dass es wieder passiert? Ja. Ja. Welche Wirkung haben denn diese Medikamente? Das ist, soweit ich weiß, ein sehr starkes Schmerzmittel. Genau, aber also Schmerzen habe ich keine mehr. Ich nehme sie halt nur wegen der Nebenwirkungen. Das hört sich so ein bisschen paradox an vielleicht, aber das ist eben dann dieser Zustand, wo man so dämmerig wird, mhm. so, wo der Körper ganz schwer wird und so. Verstehe. Damals, als es anfing mit diesen Tabletten, hattest du denn da Schmerzen? Ja, ich hatte einen Unfall gehabt damals. Ach so, so fing das an. Es fing mit einem Unfall an. Genau. Mensch, Ela, ich rate dir wirklich ganz dringend, dass du deinen Ärzten das alles erzählst. Das müssen die wissen. Das müssen die auch wissen bei der Medikamentierung deiner Psychopharmaka. Ich weiß nicht, was sich da mit wem verträgt. Das weiß nur ein Arzt. Außerdem wird es dir besser tun, wenn du auch da rein Wein eingeschenkt hast. Ich weiß es nicht. Also das ist halt eine ganz, ganz schwere Sache. Ich glaube, mir ist schon klar, dass das für dich ist, schlimm ist, dass dein Freund weggeht. Aber du hast es gerade richtig selbst ausgedrückt. Du kannst es ihm ja gar nicht alles so sagen, weil du sonst wahnsinnigen Druck auf ihn ausüben würdest. Und das würdest du auch tun. Deswegen ist das jetzt wirklich erstmal dein Problem, was du bei dir und mit dir lösen musst und nicht mit deinem Freund. Dass du dir Sorgen machst, wenn der da weggeht, ist eine ganz klare Sache. Aber hier geht's ja hauptsächlich um dich. Ich glaube, wenn du gesund wärst und im Lot wärst, könntest du damit ja viel besser umgehen. Ja, ich weiß es, wie gesagt, ich weiß es nicht. Seitdem ich hier nach Dortmund gezogen bin, bin ich mit allem und jedem überfordert. Mhm. Ich würde, also ich finde ja, dass du einmal deinen Ärzten das sagen musst, damit die, wie gesagt, die Medikamente aufeinander abstimmen oder die wissen, was da in deiner Chemie passiert. Darüber hinaus würde ich dir aber auch sehr dringend eine Therapie empfehlen. Hast du denn darüber mal nachgedacht? Ja, die fängt jetzt an mit Oktober. Ach so, ja, das ist doch prima. Das ist super. Da kannst du dich doch schon mehr oder weniger, das ist doch so ein Haltepunkt, wo du dich wirklich dran orientieren kannst. Hoffen wir. Aber du musst, ist das eine Psychotherapie? Ja. Ja. Du musst dann aber auch da der Person, mit der du sprichst, mit dem Therapeuten, dem musst du auch ehrlich gegenübertreten. Dem musst du das alles erzählen, was du mir erzählt hast und noch viel detaillierter. Sonst bringt das nichts. Werden wir dann Mühe geben. Nee. Nichts Mühe geben, ja. Du musst es machen. Du hast doch nichts zu verlieren, du kannst ja nur gewinnen dabei. Ich sag dir, je mehr du auspackst, desto größer die Chance, dass du entlastet bist hinterher. Ja, ich werde es ja sehen. Also ich habe meinem Freund auf jeden Fall versprochen, dass ich das mache. Ach so, der möchte das auch und der drängt auch darauf, dass du eine Therapie machst. Ein wenig schon, ja. Ja, zu Recht auch. Ist ja auch richtig. Der ahnt ja wahrscheinlich, dass du sehr labil bist und für den ist das ja auch ein gutes Gefühl, wenn du dann in guten therapeutischen Händen bist, während er weg ist. Ich weiß nicht, wie es wird, weil es ist halt nicht meine erste Psychotherapie und mal gucken. Ist nicht die erste. Das heißt, die anderen haben nicht viel gebracht. Na, die haben schon was gebracht, bis dann eben der Umzug kam, aber ich war halt damals zu Hause schon in Therapie. Ja, und seit dem Umzug steht halt alles auf dem Kopf. Verstehe. Das hat alles durcheinander gebracht. Ja. Okay, also wir haben jetzt schon mal den Fixpunkt, die Therapie fängt Mitte Oktober an, sagst du. Genau. So, dann mein Rat mit den Ärzten. Darüber hinaus möchte ich aber auch, dass du nochmal jetzt mit meiner Psychologin sprichst, die dir auch von fachkundiger Seite nochmal ein paar Tipps geben kann. Ja. Also ich glaube, wenn du das jetzt alles so gut einfädelst, dass du das schaffst und dass du da auch gut über die Zeit kommst. Ja, ich hoffe es. Ich will es ja auch. Ich bin ganz sicher. Und du musst ja wirklich nicht so große Sorgen machen bei diesem Einsatz, dass man Angst um Leib und Leben um ihn haben muss. Ist ein bisschen blöd, ja. dass man da eine Kontaktsperre hat. Ja, verstehe ich, aber... das schafft ihr schon. Das, umso schöner ist das Wiedersehen hinterher und wenn ihr zum ersten Mal telefonieren könntet oder so. Ja, das. Ne? Ja, ich hoffe es. So, Ela, jetzt bitte ich dich auch aufzulegen und du wirst von meiner Psychologin der Heide zurückgerufen und alles weitere besprecht ihr beiden dann. Ja, könnte ich dann noch ein Autogramm bekommen? Ja, sehr gerne. Dann kannst du der Heide gleich deine Anschrift sagen und dann schicke ich dir gerne eins. Alles klar, gut, danke. Okay, alles Gute. Tschüss. Ja, danke. Ciao. 0800-220-5050, freie Themennacht. Hier ist Radio 1 live mit unserem Talk, mit dem Talk Radio. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier live, dann meldet euch 0800-220-5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Stefan. Stefan ist 42. Hallo Stefan. Ja, hallo. Stefan, weswegen rufst du an? Das geht wegen meiner schwangeren Ex-Freundin. Die schwangere Ex-Freundin? Ja. Wie lange wart ihr zusammen? Wir sind zusammen gewesen 8 Monate. Ja. Und jetzt ist sie von dir schwanger? Jetzt ist sie von mir schwanger, ja. Und warum Ex? Ja, die Beziehung ist eigentlich richtig wunderbar gelaufen, sag ich mal. Hat gut harmoniert, passte alles. Und dann ist sie schwanger geworden, haben uns 2 Tage richtig drüber gefreut. Und ab diesem Punkt war auf einmal Ende bei ihr. Wie Ende? Ja, einfach Ende. Dann sie wollte mich nicht mehr sehen, sie wollte mich nicht mehr hören und so weiter. Ja, und dann... Und vorher war alles gut? Ja, klar, ist alles gut gewesen. Und wie gesagt, dann kam es auf einmal so an, sie hätte keine Gefühle mehr für mich. Mhm. Ja, und ab dem Punkt war Ende. Ihr wart 8 Monate zusammen, sagst du? Ja. Ja, und wie lange seid ihr jetzt schon getrennt? Seit 5 Monate. Seit 5 Monaten? Ja. Also seit Ende März. Verstehe. Ende März habe ich die letzte SMS von ihr bekommen und ab diesem Punkt ist Ende, ja. Wie weit ist denn die Schwangerschaft schon fortgeschritten? Also im November ist ein Termin. Ah ja. Ja. Im März die letzte SMS bekommen. Jawohl. Und sie hat dir nie klar erklärt, warum sie dich nicht mehr sehen will? Nee, nur einfach gesagt, sie hätte keine Gefühle mehr für mich, sie wird nichts mehr für mich empfinden und ja, und das war's. Bist du sicher, dass sie das Kind austrägt? Ja, das tut sie auf jeden Fall, klar. Hast du den Eindruck, dass sie sich über das Kind freut? Es ist schwierig. Also wir hatten drüber gesprochen, das war auf jeden Fall, oder ich hatte mir noch ein Kind gewünscht. Und da war sie eigentlich auch bereit zu. So, und dann ist es auf einmal so gekommen, dass sie schwanger war. Also ihr habt es gezielt darauf angelegt? Ja, genau. Wie alt ist sie? 40. Ja. Und ja. Die hatte ja schon eine Ehe gehabt. Und da gab es auch schon so viele Probleme in der Schwangerschaft. Da musste der Ex-Mann, der musste auch so viel durchmachen. Und deswegen habe ich immer noch ein bisschen Hoffnung, wenn das Kind mal da ist, dass es vielleicht doch wieder zurückkommt. Ich wundere mich so ein bisschen. Ich rechne gerade so eure Zeit da so aus. Ihr wart ja noch nicht so lange zusammen. Und dann, und du bist 42, sie ist schon 40. Und dann will man gleich ein Kind haben. Ist auch ein bisschen komisch. Oder? Muss man da nicht eigentlich auch so mit eurer Lebenserfahrung, dass man sagt, komm, wir müssen uns doch noch ein bisschen besser kennenlernen und gucken wir dann. Das ist schon richtig, das stimmt. Das aber ist irgendwie so ein Schnellschuss, klingt das. Ja, das ist richtig, aber die ganze Beziehung, das passte einfach von vorne bis hinten, das war eigentlich wunderbar alles. Du hast wirklich den Eindruck gehabt, die war in dich groß verliebt. Ja. So wie du in sie auch groß verliebt warst. Ja, schlagartig nach der Schwangerschaft nicht mehr. Ja, richtig. Also durch die Schwangerschaft hat sich das alles so geändert, gedreht. Dann ist sie total anders geworden. Also ich habe sie nicht wiedererkannt. Glaubst du denn, also kann man sagen, dass du mehr so in diese Schwangerschaftsrichtung gedrängt hast, weil du ein Kind haben wolltest? Nein, gedrängt habe ich nicht, nein. Aber der Hauptwunsch kam von dir? Wir hatten drüber gesprochen, ja. Ich sagte, ich möchte gerne noch ein Kind haben. Ja. Und ja. Hat sie da gesagt, ich möchte auch noch gerne ein Kind haben? Direkt hat sie jetzt nicht gesagt, dass sie gerne eins haben möchte. Aber die ist auf jeden Fall darauf eingegangen. Die hat schon Kinder? Ein Kind hat sie, ja. Und du auch? Du hast auch schon? Ich habe auch ein Kind, ja. Wie alt ist dein Kind? Meins ist, wird 8. Und ihres? Ist 9. 9. Ich habe gerade so eine Idee nur, während du das so erzählst. Oder ob da irgendwie so eine irrationale Wut auf dich ist, dass sie jetzt schwanger ist und du daran schuld bist. Das hat sie mir alles schon an den Kopf geschmissen. Ja. Ah, siehst du? Ich bin, ich hätte ihr Leben kaputt gemacht und so weiter. Ah. Durch die Schwangerschaft. Das ist schon alles gekommen, das ist richtig. Ja, wobei das natürlich Wahnsinn ist, weil sie ist eine wirklich erwachsene Frau und hätte ja auch dafür sorgen können, dass sie nicht schwanger wird. Wenn sie es nicht will. Das ist richtig, ja. Oder hätte sich dagegen wehren können oder sagen, will ich, möchte ich nicht. Ja. Ja, das ist eine Erklärung, ne? Dass es aus der Ecke kommt. Ja, das auf jeden Fall. Nur, also mich belastet unwahrscheinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist total heftig. Glaube ich, das sind ja schon so viele Monate und das ist dein Kind jetzt und. Ja, und dann hatte ich jetzt auch mal vor 4 Wochen angerufen. Ja. Gefragt, ob alles in Ordnung ist und so weiter. Da hat sie dann halt nur zu mir gesagt, das sollte mich nicht interessieren. Und ich würde das Kind auch niemals sehen. Und du sollst auch nicht zahlen? Ja, vom Zahlen war jetzt nicht die Rede. Aber ich würde das Kind niemals sehen. Also sehr aggressiv? Ja. Das war eine schlechte Stimmung in dem Telefonat? Ja, auf jeden Fall, klar. Und wie verblieb man dann? Wie beendete man das Gespräch? Indem sie einfach aufgelegt hat. Ach du. Ach du. Ja. Also klarer geht's ja gar nicht mehr. Klarer und härter geht's ja gar nicht mehr im Verhalten. Nee, überhaupt nicht. Und ich denke jetzt mal einfach, dass sie richtige Angst hat, weil es ihr schon mal so passiert ist, sag ich mal. Was ist ihr schon mal so passiert? Ja, sie damals mit ihrem Ex-Mann. Ja. Wo sie da schwanger war. Und da hat er sie ja auch schon für mich gesagt, dass der unwahrscheinlich viel mitmachen musste. Der hätte ihr richtig leid getan. Ach so. Ja. Dass sie da hormonbedingt oder vielleicht auch immer völlig neben der Kappe läuft. Ja, vielleicht auch so wie eine Schwangerschaftsdepression oder so. Keine Ahnung. Und deine Hoffnung ist, wenn das Kind da ist, dass sich das alles ein bisschen regelt? Das hoffe ich und wünsche mir sogar. Mhm. Und wünsche mir sogar, dass die Beziehung auch noch weitergeht. Mhm. Weil die einfach wirklich gut gelaufen ist. Das passt da einfach. Und dieses ganze Verhalten, was sie jetzt an den Tag legt, das macht dich nicht zornig und bringt dich nicht weg von ihr? Was heißt zornig? Also ich gehe da unwahrscheinlich unter mit, sag ich mal. Also ich habe da richtig ein Problem mit, damit umzugehen. Ja, verständlicherweise, würde ich auch. Weil mir das erstmal, die Frau, die fehlt mir einfach. Mhm. Und wie gesagt, von heute auf morgen einfach so, das alles abzuschließen, das ist schon ein bisschen heftig. Wenn sie sagt, du hast mein Leben kaputt gemacht und dahinter steht ja der Vorwurf, du hast mich bedrängt, dass ich schwanger werde. Wenn du ganz ernst in dich hinein guckst, ganz ernst, ist so ein bisschen was dran, dass du doch eher das ein bisschen massiver gewünscht hast, sagen wir es mal so? Also ich habe sie auf keinen Fall bedrängt, deswegen. Auf keinen Fall bedrängt? Nein. Du hast nur den Wunsch gesagt, aber kein Bild. Wenn sie klar gesagt hätte, nein, hättest du es auch akzeptiert? Ja, klar, hätte ich. Ja. Klar, auf jeden Fall. Ist ja genauso gut gewesen. Wir hatten uns einen Samstag, hatten wir uns mal unterhalten darüber. Da hat sie dann gesagt, sie möchte keine Kinder mehr. Mhm. So, und da habe ich gesagt, ja, ist gut. Dann ist das halt so und fertig. So, und zwei Tage später hatte sie dann Termin beim Arzt, beim Frauenarzt, wegen Krebsvorsorge. Mhm. So, und der Arzt hat festgestellt, dass sie dann schwanger ist. War denn von vornherein klar, dass sie das dann auch bekommen würde wollen? Sie hatte zwischendurch mal eine Phase, sie will nicht mehr, weil ihr ging es also jeden Tag schlecht. Mhm. Sie hat nur gebrochen, wer weiß wie lange, sie ist deswegen auch im Krankenhaus gewesen. Ja. Und da hat sie, ist sie bei ihrem Arzt gewesen und hat gesagt, sie möchte eine Abtreibung haben. Ja. Weil sie wollte ihr altes Leben zurückhaben. Mhm. Also ohne diese Schwangerschaft. Und da hat der Arzt ihr, weil die sich auch gut kennen, hat der Arzt nur gesagt, nein, bei mir gibt es keine Abtreibung, kein Abbruch, du gehst jetzt erstmal ins Krankenhaus. Mhm. So, und im Krankenhaus ist es dann auch besser gewesen. Dann bin ich auch jeden Tag bei ihr gewesen und, aber total komisch immer. Mhm. Er hat gesagt, sie wüsste nicht, ob sie mit mir das Kind großziehen würde, ob wir überhaupt zusammenbleiben würden und all sowas kam dann. Das ist schon sehr konfus. Ja, auf jeden Fall. Und es kann schon sein, wirklich, dass sich alles auf dich jetzt projiziert an Ablehnung. Und die scheint ja sehr im Unklaren mit sich zu sein, was sie will und... Sie sieht dich als den Auslöser dafür. Hm. Ja gut, fürs Kind ist es natürlich nicht gut, wenn ich weiß jetzt nicht wirklich, ob wenn das Kind da ist, was kommt. Nee. Das weiß ich ja nicht. Nee, das ist natürlich überhaupt nicht gut für das Kind. Wenn sie jetzt dem Kind gegenüber auch noch so komisch sich verhält, na toll, dann hat das Kind keine schöne Kindheit. Nee, überhaupt nicht. Also du hast aber ganz klar ihr signalisiert, dass du sie liebst und dass du gerne mit ihr zusammen sein möchtest. Ja klar, alles. Das weiß sie. Und, das weiß sie. Und du würdest dich auch gerne um das Kind kümmern? Ja, sicher. Das weiß sie alles. Ich habe ihr ja gesagt, ich unterstütze in jeder Hinsicht alles. Dann kannst du ja eigentlich im Moment gar nicht mehr machen. Nee. Vielleicht ist es sogar ganz klug, die im Moment in Ruhe zu lassen. Ja. Um nicht dann noch mehr aufzuwühlen in ihr, was immer da vorgeht. Und lass dir erstmal das Kind kriegen und ein bisschen zur Ruhe kommen. Hm. Vielleicht solltest du dann nach, weiß ich jetzt, kann ich sagen, nach 4, 5, 6 Wochen mal vorsichtig nochmal anfragen. Vielleicht kommt aber auch Eigeninitiativ von ihr was. Aber jetzt würde ich erstmal gar nichts machen. Das, glaube ich, ist gut. Hm. Ist die denn früher auch schon so eher labil, ein bisschen hysterisch gewesen? Weißt du das? Ja, doch, in der einen Schwangerschaft auch, hast du gerade erzählt, ne? In der einen Schwangerschaft auf jeden Fall auch. Mhm. Man hatte sie mir ja gesagt, dass der da auch richtig gelitten hat und so weiter. Und so im normalen Leben? Was bist du da für ein Typ? Also, das ist schon, wie soll ich sagen, also, das, lebhaft ist sie schon. Mhm. Hat ihr einen eigenen Kopf? Also, in der Beziehung, wo wir zusammen waren, sag ich mal, das passte einfach. Mhm. Sie hat halt ihre Meinung, sie ist direkt, sie ist ein direkter Typ. Sie sagt direkt, was sie will, was sie nicht will. Mhm. Und das passte einfach alles, wie gesagt. Und sie hatte auch noch eine Mutter gehabt, die ist dann leider verstorben. Mhm. Und da hat sie mich angerufen und ja, ich bin sofort dahin zu ihr. Ja. Und sind am Sterbebett gewesen bei der Mutter und alles da. Ich habe sie total richtig unterstützt. Gibt's denn im Moment irgendeinen, ich sag mal, so eine Kontaktperson, die sowohl mit dir als auch mit ihr Kontakt hat? Nee, überhaupt nicht. Gar nichts. Also du bist ganz abgeschnitten von ihr. Also das hatten wir jetzt am Anfang gehabt. Da hatte ich Kontakt gehabt mit dem Vater von ihr. Mhm. Und ja, und da habe ich halt immer gefragt, wie es ihr geht und so weiter. Ja. Verstehe. Aber der hat jetzt mittlerweile auch den Kontakt abgebrochen, weil sich der Ex-Mann von ihr so eingemischt hat. Mhm. Sollte die Leute also, da in Ruhe lassen und was nicht alles. Mhm. Also Stefan, ich finde, du solltest, wie gesagt, im Moment dich zurücknehmen. Das ist, glaube ich, das Klügste, was du machen kannst. Mhm. Und wie gesagt, vielleicht nach der Geburt lass mal 4-6 Wochen vergehen und dann frag nochmal an. Ja. Mensch, dann wünsche ich dir aber sehr, dass sich das wieder findet und einrenkt. Für dich, für das Kind, für euch, für alles. Für alle. Ja, das auf jeden Fall. Ja, von Herzen wünsche ich es. Das ist mir schon sehr wichtig. Ja. Stefan, also in diesem Sinne, alles Gute wünsche ich dir und ich hoffe, dass sich die Sache dann doch wieder bereinigt. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Stefan. Ja, tschüss. Und hier ist der Helmut, 79. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ja, Helmut, guten Morgen. Um was geht's? Schlicht und einfach. Ich habe vergangenes Jahr eine Bekanntschaft gemacht von einer 48-jährigen Dame. Ach, guck. Die war in der Gastronomie tätig. Ja. Und hat uns Holländerin, darf ich sagen. Ja, klar. Hat uns sehr freundlich begrüßt. Ich bin die Neue, ich bin die Lucy. Ja, ich sag, ich bin der Helmut. Und irgendwann ergab sich das, dass sie zu mir sagte, dich besuche ich auch mal. Oh, die fesche Luzi. Ja. Die hat dich dann besucht? Die hat mich besucht. Und es hat sich da eine gewisse Freundschaft und auch eine Liebschaft entwickelt. Das heißt, ihr habt jetzt ein Verhältnis? So könnte man das sagen. Also du und das junge Ding. War jetzt ein Scherz, sie ist ja wesentlich jünger als du. Ja, natürlich. Ich meine, bei Fernsehstars oder Filmstars, da liest man sowas. Genau, ja, aber warum... Aber ich gehöre ja nicht dazu. Aber warum nicht auch bei Helmut? Ich meine, sie ist 48. Wenn sie jetzt 28 wäre, dann kämst du mir ein bisschen seltsam vor. Ich bin 49 und nicht 79. Ja. Das war, als wir uns kennenlernen. Ja. Sie ist verheiratet, hat Familie. Ach so. Ich kenne den Ehemann, ich kenne die Tochter und ich kenne auch den Hund. Es ist da. Aber es läuft alles geheim bei euch. Nein. Nein. Eben nicht. Wie, der Ehemann weiß Bescheid und der Hund auch? Ja, der Hund auch. Aber der Ehemann auch? Der Ehemann weiß auch, die Tochter auch. So, was sagen die dazu? Ja, nun, ich frag die Dame nicht. Ja, aber du kriegst, wie, ja, aber du begegnest doch zum Beispiel dem Mann dann schon mal. Seltener. Ja? Ach so, ja. Und du fragst deine Luzi, du fragst sie nicht, was sagt denn dein Mann dazu? Hin und wieder mal, aber, das Thema lassen wir lieber an der Seite. Aber was hast du denn für eine Ahnung, was da abgeht bei denen? Ich weiß es nicht. Gar so nicht. Richtig. Gar nicht. Ich helfe denen, das sind Holländer. Mhm. Ja. Und die haben hier in Essen-Werden Kneipe gehabt, sind dann kurzfristig zurück nach Maastricht. Mhm. Und die Tochter hat gemault, meine ganzen Freunde sind in Essen und, weil die in Essen Abi gemacht hat. Ja. Und dann sind sie wieder zurückgekommen. Und wohnen quasi in deiner Umgebung, kann man das so sagen? Nein, in deiner Stadt zumindest. Ja, aber In Essen. Im Ortsteil. Im Ortsteil, kann man beinahe sagen. Ah, ja. Woher weißt du denn, dass die anderen das alle wissen? Was denn? Ja, woher weißt du, dass der Mann von Luzi weiß, dass sie mit dir ein Verhältnis hat? Weil wir schon zusammen waren. Wir haben zusammen einen getrunken. Ja. Wo ich die Dame kennengelernt habe, in dem Lokal. Und da habt ihr schon öffentlich rumgefummelt? Nee. Nee. Nee. So geht es nicht. Also, es ist irgendwie raus. Schlicht und einfach, sie hat in Borbe in meiner Stammkneipe gearbeitet. Mhm. Und hat sich da halt vorgestellt, wie ich das vorhin war. Ja, ja. Kurz angedeutet. Habe ich verstanden. Okay. Und, wie auch immer, der Mann weiß Bescheid. Wie soll das denn jetzt weitergehen mit euch beiden? Wie soll das weitergehen? Ja, ich muss halt so nehmen, wie es kommt. Ja, du, ich habe jetzt gar nicht gefragt. Du bist ja wohl hoffentlich solo. Ich bin solo. Ja. Meine Frau ist im Februar nächsten Jahres 20 Jahre tot. Ah ja. Und ist das seitdem die erste Liebelei? Nein. Da gab es zwischendurch, man versucht irgendwie Kontakt zu kriegen, aber das wäre jetzt wieder eine andere Sache. Verstehe. Ich glaube, da würde ich deinen Sendezeitraum überschreiten. Ja, du weißt ja, dass das hier eine Sendung ist, wo man offen über alles reden kann. Das weiß ich. Das weißt du. Jetzt, deswegen frage ich dich auch ganz offen, wie ist der Sex mit Luzi? Also, im Bett nicht. Ach, im Bett nichts. Ach so. Nein. Ah. Es wird geschäkert, es wird geschmust. Ja. Und es ist ja schön mit ihr. Ja. Ich habe gestern, muss ich ja sagen, mit ihr telefoniert und wir werden uns morgen treffen. Ja. Und warum passiert im Bett nichts? Weil sie hat gesagt, es könnte, als wir noch ganz kurz zusammen waren, ja, es könnte passieren, dass wir auch mal im Bett landen, ja, aber da braucht sie Zeit. Zeit, ich verstehe. Also ja, es ist im Moment eher eine erotische Beziehung, man streichelt sich, man ist freundlich miteinander, man shakert rum. Man shakert, man küsst sich und, und. Und du fühlst dich gut dabei? Ich fühle mich sehr gut dabei. Die Situation ist die für mich, ich kann es im Grunde nicht verstehen. Weil der Mann hat gesagt, da saßen wir mal zusammen am Biertisch, Helmut, die wirst du nicht mehr los. Hat ihr Mann zu dir gesagt? Ja, nur ich habe da nicht weiter nachgebohrt. Also ist er vielleicht ganz froh, dass du sie ein bisschen ablenkst? Das kann ich jetzt nicht sagen, weil über diese Dinge spreche ich mit der Frau natürlich nicht. Ich habe schon verstanden. Und ja, wie sie, ja, wie gesagt, das läuft jetzt so ungefähr ein Jahr. Ja. Und im Anfang hatte ich mehr Gewissensbisse. Heute bin ich mittlerweile so weit. Und ja. Ja, ich meine, die Welt. Halt dir den Siegerkranz, nimm, was du kriegen kannst. Aber ja, immer als Kavalier. Ja, die Gewissens nicht irgendwie fordernd, sondern. Sag mal, noch eine intime Frage. Du bist fast 80. Hast du noch Lust auf Sex? Ja. Ja, war nur mal so eine Frage. Frag schon, wolltest du. Ja, nee. Ja, bitte. Ja, ist schon okay. Aber ich kenne hin und wieder deine Sendung. Ja. Die letzte von gestern habe ich zum Beispiel ganz verfolgt. Ja. Und dann weiß ich ja, was da für Dinge an dich herangetragen werden. Ja, genau. Ja. Und da muss ich ja auch damit rechnen, ne? Dass ich irgendwie intim befragt werde. Natürlich. Aber sagen wir mal so, im Großen und Ganzen ist doch alles im grünen Bereich. Es ist alles im grünen Bereich. Die Sache ist in der Hauptsache die, Domian. Ich habe einen Sohn, Schwiegertochter, Enkelkind, okay, die wohnen 60 Kilometer weit weg. Ja, ja. Aber mit denen kann ich über sowas nicht reden. Ich verstehe, du hast so keinen Gesprächspartner darüber. Nein. Mhm. Und ich habe auch keinen guten Freund, wo ich sagen könnte, hör mal, was hältst du davon? Also ich kann dir sagen, ich halte da eine ganze Menge von. Sie muss das für sich regeln, mit ihrem Gewissen. Für dich finde ich es gut. Genieße die Erotik, die Sexualität, das Kuscheln. Ist doch alles wunderbar. Finde ich gut. Domian. Ja. Du sprichst mir aus der Seele. Ja. Genau so habe ich mir das so auch gedacht. Ja, finde ich wirklich sehr gut. Ich habe es versucht, bei dir zu landen. Jetzt hier. Und es hat geklappt. Es hat geklappt. Super. Und also, da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, genieß es in vollen Zügen. Wenn die Dame, wenn wir uns morgen wieder treffen, ja, dann werden wir das genießen. Genau. Wir telefonieren mehr oder weniger täglich. So, Helmut. Hin und wieder eine SMS. Ja. Ich wünsche für diese kleine Liebelei oder was es auch immer sein mag, viel Glück und alles Gute und genieße es. Schön, dass du angerufen hast. Domian. Auf Wiederhören. Danke. Gerne. Und alles Weitere für deine wirklich erstklassige Sendung. Ich danke dir sehr herzlich, Helmut. Alles Gute. Auf Wiederhören. Das hat deinem Mitarbeiter schon gesagt, mehrfach. Und dir möchte ich das auch nochmal sagen. Dankeschön. Weil... jetzt machen wir Schluss, ne? Du hast da reichlich zu tun. Genau. Tschüss. Tschüss, danke. Ja, tschüss. Tschüss. Hier ist noch die Gesa und die ist 25. Hallo Gesa. Hallo Domian, hallo Gesa. Grüß dich. Um was geht's? Guten Morgen. Ich habe folgendes Problem. Und zwar bin ich, ich muss etwas weiter ausholen. Ich bin von Geburt an 100% schwerbehindert. Ja. Stehe aber, soweit es trotz meiner Behinderung möglich ist, mitten im Leben. Was ist das für eine Behinderung? Das nennt sich spastische Zerebralparese in Verbindung mit Wahrnehmungsstörungen im Körperschema. Das heißt, du kannst nicht richtig gehen? Ja, richtig. Also man sieht es im Gangbild und ich sage jetzt mal ganz kurz gesagt, die Befehle, die feinmotorischen Befehle vom Gehirn kommen nicht so schnell dort an, wie sie ankommen sollten. Verstehe. Also so, aber du kannst schon gehen, du brauchst keinen Rollstuhl. Richtig, genau. Aber du gehst wackelig und unkoordinierter als jemand, der gesund ist. Genau, wie gesagt, man sieht es am Gangbild. Ja. Versuche aber trotz allem das Beste draus zu machen. Mhm. Bin seit anderthalb Jahren verlobt jetzt. Mhm. Das Problem ist, ich habe, also ich bin gelernte Fremdsprachenkorrespondentin. Ja. Habe, nach meiner Ausbildung anderthalb Jahre Vollzeit gearbeitet, bin dann betriebsbedingt leider gekündigt worden. Ja. Und war dann ja ein knappes Jahr arbeitslos. Mhm. Dann hatte ich wieder für 3 Monate eine Stelle gefunden und die hat dann eben von der Stellenanforderung beziehungsweise von meinem Behinderungsbild her nicht gepasst. Ja, und jetzt bin ich wieder arbeitssuchend und ich habe eigentlich die Erfahrungen gemacht, also in dem ersten Jahr meiner Arbeitslosigkeit habe ich... Wie lange bist du arbeitslos jetzt? Jetzt bin ich einen knappen Monat arbeitslos. Ja. Und in dem ersten Jahr meiner Arbeitslosigkeit habe ich 500 Bewerbungen geschrieben. 500 Bewerbungen? Ja. 500? Und wie gesagt, ich bin von Anfang an immer eine Kämpfernatur gewesen. Aber du bist doch eine qualifizierte Frau, mehr als Fremdsprachenkorrespondentin. Hast du die Vermutung, die wollen dich nicht, weil du behindert bist? Ich denke mal, dass das eine Rolle spielt. Das schreibt natürlich keiner offen. Richtig, man sagt es nicht offen, aber wenn man dann ins Vorstellungsgespräch reingeht, dann wird gesagt, okay, sie haben sich super präsentiert, haben sich super verkauft und hinterher kommt dann doch wieder eine Absage. Und das ist eben das... Das ist total frustrierend. Ja, genau, warum ich auch bei dir angerufen habe. Ja. Weil ich damit einfach auch mal an die Öffentlichkeit gehen möchte, insofern, als dass ich sage, ich finde, es wird immer noch zu wenig darüber aufgeklärt und einfach auch, ja, ich denke mal, dass viele Betriebe durch die fehlende Aufklärung eben auch Angst davor haben. Ja, natürlich, natürlich. Und in unserer gelackten Welt fällt natürlich ein Behinderter auf und der soll nicht, und das will man nicht, man will nicht so etwas in seiner Umgebung haben. Richtig, genau. Das ist ja Wahnsinn. Das tut mir wirklich sehr leid. Vielleicht hört uns ja irgendwo ein offener, interessierter Chef zu. Das wäre schön. Würden wir wirklich in diesem Fall sehr gerne den Kontakt herstellen. Du bist eine sehr nette Frau, du bist sehr eloquent und du hast eine tolle Ausbildung. Das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn du keinen Job bekommst. Was sind denn das für Hirnis, die die das dann als Begründung innerlich nehmen? Ich habe keine Ahnung. Also es ist so, dass ich eine Arbeitsassistenz immer zur Seite gestellt bekommen habe. Gesa, weißt du was? Ich muss leider aufhören, weil die Sendung vorbei ist. Aber deine Botschaft ist rübergekommen. Ja. Wenn hier was ankommt, wir rufen dich an. Also ich wohne in der Nähe von Hannover. Alles klar. Alles Liebe. Tschüss. Ja, vielen Dank. Tschüss.